Down in the Liverpool, down in the Liverpool, down in the Liverpool Street. Down in the Liverpool, down in the Liverpool, down in the Liverpool Street. Ein kräftiges Moin Moin an dieser Stelle von meiner Seite aus. Willkommen zur Sendung für den Januar sozusagen. Die erste Sendung des neuen Jahres. Die erste Woche, tatsächlich zählt man jetzt schon Kalenderwoche 01. Klar, warum auch nicht, ne? Der Jahreswechsel, der ist sozusagen schon fast hinter uns. Und es geht hier beim Sunday Service noch nicht mit neuer Musik weiter, sondern erst nochmal so ein paar alte Sachen aus dem letzten Jahr. Zum Beispiel gibt es heute Musik von den Tindersticks, von Dean Wareham, von Sabado und von Maria Taylor. Und außerdem auch Musik von Sunlux, von King Cruel und von den King des Indie-Rocks, nämlich von Robert Pollard. Neue Platten, neue Musik gibt es dann erst im Januar, aber auch erst in zwei Wochen. Nächste Woche ist hier an dieser Stelle der Sunday Service Jahresrückblick. Eben gerade gab es zu hören Pink You Noise You, eine Band aus Dänemark, deren Mitglieder so ein bisschen geteilt sind, zwischen einmal in Berlin wohnen, auf der anderen Seite in Kopenhagen. Die haben im Sommer eine Platte rausgebracht mit The Drop und davon war ihr Track Down in the Liverpool Steam zu hören. Passend zum Jahreswechsel auch ein Song zum Januar, der January Man von Roy Harper. Time fell away as I stepped out my door into bright summer day. With you on my mind, your words in rewind. On eternal replay. Without a gray hair on my head, weaving you into every last thread of the dream I had. I lost control of my emotions in the nose your grace. I lost control of my emotions. Tear ran down my face. Time fell away. By chance there I was, back in the day. As time fell away, and suddenly there you were, in your doorway. Without a stray thought in your head, hanging on every last breath of the things we said. I lost control of my emotions in the oceans of your eyes. I lost control. I do apologize, saying things I didn't mean to, but of course I did, falling in between. between the cracks of truth and somewhere else. Somewhere else I should have run and hid. Time fell away, licking my wounds, a lifetime astray. A January man must do what he can, keeping winter at bay. Stoking the dream he still has, long summer days in the haze, lad and lads, lad and lads, into the longest grass, into the Das war Roy Harper mit seinem January Man. Roy Harper ist ein britischer Künstler, der seit Mitte der 60er Jahre Musik macht und auch schon inzwischen Anfang 70 ist. Also ein ganz alter Recke. Und vor allen Dingen einige der aktuellen amerikanischen Künstlerinnen und Künstler haben ihn so ein bisschen als Bezugspunkt angegeben. Die Fleet Foxes, das kann man auch ganz gut raushören. Auch Leute wie Jonathan Wilson oder Joanna Newsom haben sich auf ihn hier und da mal berufen. Roy Harper, spannender Künstler, der gerade eben vor kurzem mit Man and Myth sein neuestes Album veröffentlicht hat. Davon der gerade eben hörte Track January Man. Nicht ganz so alt, aber fast, sag ich mal, in ähnliche Liga. Das ist Bill Wells. Der kommt aus Schottland, macht eher so Jazzmusik und hat mit dem National Jazz Trio of Scotland vor kurzem mit Standards Volume 2 eine neue Platte veröffentlicht. Davon hier der Song Never to Be. Never to be part of it didn't really any way you'll never miss what you never have. However, there are times hard to look without seeing, move without being in its path. To Be, das war ein Track von dem National Jazz Trio of Scotland, ein Projekt von Bill Wells, der schon mit eigentlich ziemlich allen der schottischen Indie-Szene zusammengearbeitet hat. Erwähnen kann man dort zum Beispiel Isobel Campbell, Future Pilot aka, hier von Arab Strap, Aidan Moffat und diversen anderen. Bei diesem National Jazz Trio of Scotland hat er auch mal diverse Leute eingeladen ins Studio, um mit ihm zusammen Platten aufzunehmen. Der Track gerade eben, Never To Be, vom neuesten Werk Standards Volume 2, das unter anderem mit dabei Norman Blake von Teenage Fanclub. Norman Blake hat gerade eben auch mit Joey Pernice ein Projekt zusammen. Joey Pernis von den Pernis Brothers. Das nennt sich The New Mendicants. Die haben vor kurzem eine EP rausgebracht, die nennt sich Australia 2013. Davon hören wir den Song High on the Skyline. Yeah, start over. But not splice it, leave the pause. Yeah, just say let's start again and just leave it there. All right, shall we? Shall we dance? Forget me, love, romantic and the other kinds. I'm high above the shamelessness it takes to try. Not the loving kind, a freak cap out of sight, climbs a mortal coil to the sky. Heaven knows the microscopic world below. Fit me, my arms lost in the sleeves. I tip myself to those who flourish in the ebb and flow. All the ways and means escape me so. Skyline, das waren The New Mendicants, das ist zum einen Joey Pernis und dann Norman Blake, den kennt man vom Teenage Fanclub. Und als dritter im Bunde ist hier am Schlagzeug Mike Belisky, der ansonsten bei den Sadies hinter den Trommeln sitzt. Und wie gesagt, das Ganze eben von einer EP, Australia 2013 heißt diese. Ob da auch mehr demnächst kommt, ist abzuwarten. Wirklich, glaube ich, ein spannendes Projekt. Da ist auf jeden Fall Potenzial. Joey Pernis, den wir gerade eben hier mithörten bei den New Mendicants, hat ja früher nicht nur bei den Pernis Brothers mitgewirkt, sondern auch bei den Scud Mountain Boys. Eine ganz, ganz, ganz, ganz alte Band, die in den 90er Jahren mit Bands wie Wilco oder auch Sunvolt zusammen ihre Platten veröffentlicht haben. So in dieser Ära und ja auch ähnlich gelagert waren vom musikalischen Stil her. Die Scud Mountain Boys haben auch gerade eben vor kurzem seit Jahren endlich mal wieder eine neue Platte veröffentlicht. Do You Love the Sun heißt diese. Davon hören wir den Titeltrack. There was a wall worn by the water and carved like an Easter Island figure. Medical waste and hesitation. Crushing blow came down. It made me sure we both live alone. There's one thing I must find. Do You Love the Sun? Neues Material hier von den Scud Mountain Boys vom gleichnamigen Album. Und wenn man bedenkt, dass die Band sich Ende der 90er Jahre aufgelöst hat und jetzt in Originalbesetzung zurück ist mit einer neuen Platte, ist es schon eine kleine Sensation. Alle Scud Mountain Boys Fans von damals werden sich an ihr Herz greifen und in die Luft springen und jubeln und sich freuen, dass es neues Material von der Band um Joey Pernice gibt, die damals aus Massachusetts kam und die drei Platten veröffentlichten Mitte der 90er Jahre. Die ersten beiden wurden auch gerade eben frisch wieder veröffentlicht. Die hießen damals, wie hießen die beiden Platten denn überhaupt? Die hießen The Early Year und dann Pine Box und Dance the Night Away. Zwei Stück davon gibt es jetzt wieder veröffentlicht auf einer Doppel-CD. The Early Year heißt das Ganze und wir hören den Track Letter to Brad. Is it so that you've been nearing? Die Scud Mountain Boys klangen vor ungefähr 15 Jahren eigentlich noch genauso, wie sie auch jetzt wieder reformiert klingen. Der Track gerade eben, Letter to Brad, aus dem Jahre, wann kam die Platte raus, irgendwie, ich schätze mal so 95, vom Album Dance the Night Away, das zweite Werk von den Scud Mountain Boys, welches zusammen mit Pinebox, dem ersten Werk hier, auf dieser Compilation The Early Years nochmal vor kurzem wieder veröffentlicht wurde. Und für alle Freunde des Americana-Sounds, für alle Freunde von Bensi Wilco, Uncle Tupelo oder auch Ähnlichem, sei das hier auf jeden Fall nochmal wärmstens empfohlen, wer es damals vielleicht versäumt haben sollte. Nach so viel älterer Musik hier, was relativ Neues von einem jungen, englischen, rothaarigen Künstler, ein großartiger Künstler, King Cruel, hier sein Track Easy Easy. We say my Bobby, say my B. We ain't got nothing on me. Same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. And easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. Well, they just waiting for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, your dead end job, it's been eating away your life. You feel a little inside, but trouble and strife. And now you spend your evening searching for another life. Yeah, I think, mate, I think you got in your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that tone. Well, easy. I'm on the telephone. I should've kept my receipt. Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco's stealing my money. When positivity seems hard to reach, I'll keep my head out of my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy. So easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Easy, easy. Das war ein Track von King Cruel von seinem Album Six Feet Beneath the Moon. Die Platte kam schon im Sommer raus, ich habe sie aber irgendwie so ein bisschen verpasst damals, weil, ich weiß auch nicht, weil ich die Platte gerade jetzt als Vinyl entdeckt habe bei meinem Plattenhändler meines Vertrauens. Und ich muss ehrlich zugeben, scheint über mich eine der großartigsten Platten des Jahres 2013. Dazu auch nochmal viel, viel mehr dann nächste Woche beim Jahresrückblick hier beim Sunday Service. King Cruel, das ist Archie Marshall, der ist gerade mal 19 Jahre jung und macht hier großartige Musik auf seinem Debütalbum. Großartig, weil er Gitarre spielt, wieder frühe, für mich irgendwie wieder frühe Billy Bragg, aber auch ganz viele andere Sachen mit drin hat in der Musik. Eben ein bisschen Jazz von der Komposition her, dann auch manchmal Elektronisches, was man hier und da hören kann. Ich habe ihn das erste Mal wahrgenommen als Gastsänger beim neuesten Mount Kimby Album, welches ja auch ganz, ganz großartig war, auch dieses Jahr erschien. Und wie gesagt, jetzt sein großartiges Debütalbum Six Feet Beneath the Moon, davon noch ein Track, und zwar Border Line. Thank you.

Cloud Control hörten wir gerade eben. Die kommen aus den australischen Blue Mountains. Aber inzwischen sind sie nach London übergesiedelt, haben ihre zweite Platte veröffentlicht. Einfach nur Cloud Control betitelt, oder? Nein, Dream Cave heißt das Werk, sehe ich hier gerade. Genau, das zweite Werk von Cloud Control. Darauf machen sie den gleichen Dream Pop, wie auch schon auf ihrem Debütalbum. Gerade war ihr Song The Smoke, The Feeling zu hören. Hört den Sunday Service, hier geht's weiter mit Holy Ghost. Lights and the chorus doesn't come too soon. Let's make it dumb, but not dumb like a couple fighting, more like a couple when they're young and just begun. This night is almost done. I feel good just dancing in this room with you. Turn down the house lights. Doesn't come too soon, oh. And there'll be no big change. Dance a Little Closer. Das waren Holy Ghost, ein Duo aus New York, welches mit Dynamics vor kurzem ihr zweites Album veröffentlicht hat. Und sie schließen hier nahtlos an ihr damaliges Debütalbum an, welches vor gut zwei, drei Jahren erschien. Zwischendurch gab es mal hier und da auch noch eine Maxi. Das Ganze erschien bei DFA Records und ich glaube, alles, was bei diesem Label rauskommt, ist sowieso prinzipiell schon mal gut. Da kann, glaube ich, erstmal gar nicht schieflaufen, weil die A&Rs, die Leute, die dabei arbeiten, das, glaube ich, alles ziemlich gut machen und gut Musikgeschmack haben. Da kann man doch fast blind vertrauen, was man heutzutage wirklich nicht mehr bei vielen Labeln sagen kann. Früher war das mal so, man konnte sich, keine Ahnung, bei welchem Label auch immer eine Platte kaufen, wusste genau, was drin ist. Inzwischen gilt das schon lange nicht mehr. Holy Ghost, wie gesagt, gerade eben aus New York, aus Brooklyn, New York, kommt auch die nächste Dame. Eddie Front nennt sie sich. Eddie Front heißt eigentlich Ivana Kareskia und hat hier einen ganz, ganz tollen Track, wie ich finde, Gigantic. Das war ein großartiger Track, Gigantic, von Eddie Front alias Ivana Kareskia, kommt aus Brooklyn, New York und dieser Song ist vertreten auf einer Compilation, die nennt sich Late Night Tales, so eine Compilation-Reihe, die von verschiedenen Künstlern hier und da kompiliert wird. Die neueste, die aktuellste Ausgabe wurde von Bonobo zusammen gemixt. Bonobo, der englische Musiker, der eigentlich Simon Green heißt und der hier wirklich ein gutes Händchen angelegt hat. Unter anderem hat er, wie gesagt, Eddie Front ausgewählt für diese Compilation. Großes Kino für Pitchfork, auch eine der Künstlerinnen, To Watch, wie es so schön heißt, kann ich dem Magazin, dem Musikmagazin, dem Internetmusikmagazin in diesem Fall ausnahmsweise mal recht geben. Hier geht's weiter mit der Happy Jawbone Family Band. Everybody Knows About Daddy, das war die Happy Jawbone Family Band. Die kommen aus den USA und machen Musik irgendwie zwischen 60s Appeal und so ein bisschen Lo-Fi-Pop. Erinnert so ein bisschen was an das, was die Elephant Six Recording Company gemacht hat in den 90er Jahren mit Bands wie Olivia Tremor Control, Neutral Milk Hotel und Artverwandtem. Da kann sich die Happy Jawbone Family Band gerne einreihen. Die haben erst vor kurzem erst so eine Art Compilation rausgebracht mit irgendwie älteren Tracks und jetzt gibt's das Debütalbum einfach nur Happy Jawbone Family Band. Betitelt das Ganze. Großer Spaß für die ganze Familie, in diesem Fall für die ganze Happy Jawbone Family. Und ja, wir hörten gerade eben den Track Everybody Knows About Daddy, hier ein weiterer von ihnen, und zwar Hans Christian Andersens The Late Mermaid.